Die Südkoreanische Machthaberin übte jüngst rücksichtslos das Veto gegen den Antrag für die Revision des Parlamentsgesetzes aus, der im Parlament nach der Übereinkunft von Regierungspartei und Opposition durchgebracht wurde. Der Antrag für Revision des Parlamentsgesetzes alias das Gesetz für ständiges Hearing, der am 19. Mai auf der letzten Tagung des Parlaments in der 19. Legislaturperiode gebilligt wurde, erlaubt es, den Erlass der Regierung durch das Hearing in der entsprechenden ständigen Kommission des Parlaments zu revidieren und beschränkt keinen Gegenstand der Anhörung. Mit der Einlegung des Vetos, das auch noch per E-Mail unterschrift, während ihrer Auslandsreise, ignorierte die südkoreanische Machthaberin Park Geun-hye vollkommen das Parlament, das als Symbol der Zusammenarbeit und Kommunikation gilt. Das ist der Gipfel der Eigenmächtigkeit und Willkür für die Wiederbelebung der Reformdiktatur und die Erhaltung der faschistischen Herrschaft.